Grüße an die Meute da draußen. Erstmal fette Tüte zum Frühstück kurz nach dem Aufstehen. Und zur Freude der Nachbarn die Mucke voll aufdrehen. Ich guck entspannt zu, da der Sonne beim Aufgehen. Was soll schon passieren, bis wir irgendwann draufgehen? Ich mach Party, solange es geht, davon kannst du ausgehen. Zur Arbeit noch rausgehen, bist du bescheuert? Ich mach Rap, kannst mich nur noch gut draufsehen. Ich leb oft in der Nacht, das ist Studio Primetime. Morgens pennen gehen und immer noch high sein. Das war über Jahre mein Lifestyle, als Kind schon gewohnt. Okay, manchmal überkommt es mich doch, dachtest du, Spinner, echt, ich sei tot? Ich ruf raus, guten Morgen Deutschland. Ich steh auf dem Balkon mit der Tüte. Beste Grüße, guten Morgen Deutschland, Primetime. Mach was okay, du willst, ich will high sein. Guten Morgen Deutschland, guck, ich steh auf dem Balkon mit der Tüte. Beste Grüße, guten Morgen Deutschland, Primetime. Mach was du willst, ich will high sein. Guten Morgen, ich steh auf dem Balkon mit der Tüte. Ich send euch beste Grüße. Guten Morgen Deutschland, Primetime. Mach was du willst, ich will high sein. Ja. 4:20 Uhr morgens früh in Deutschland. Yeah.